Zur Teilnahme an der 71. UNO-Völkerversammlung kam die Delegation der TVRK unter Leitung des Außenministers Lee Jong-ho am 20. September mit einer Maschine in New York an.